Yeah, Tony Cash, 2019, Baby. Ich liebe es, ha. Yeah. Ja, ja. Ich rauch nur Kaviar, das beste Weed haben wir aus der ganzen Welt, Bruder, scheiß auf die Straße hier. Okay. Ich rauch nur Gold, zieh 10.000 dafür. Tausende. Ich bin ein Farmer und hab Haufen davon hier. Straßenhaze ist vorbei. Sie tun mir leid, sie verkaufen diesen Scheiß. Sie rauchen diesen Scheiß, was für ein Lifestyle. Ich war lieber H auf guten Shit. Ich komme aus den 90ern, ich kenn nur guten Shit. Okay. Ich schließe meine Augen, nimm meinen Zug, inhaliere tief. Der süße Rauch ist so fruchtig wie eine Mandarine. Spürst du diesem Hype, auf einmal wollen alle dabei sein. Studenten, die mich verteufelten, sind alle H. Weed liegt im Schrank, ein Gläser aufbewahrt. Kleine Tüten, das war früher, heute wird nicht mehr gespart. Steinharte Nuggets, monatelang fermentiert. Amsterdamer Stinktier, das Original gibst du hier. Okay. Ich stehe morgens auf, überlege, was ich raus. Skill, Diesel oder Kusch, danach wird erstmal gebaut. Yeah. Der Shit öffnet mein Verstand, es öffnet meinen Geist. Ich liebe Mary Jane, ich liebe SH. Ich liebe SH. Ich liebe SH. Ich liebe SH. Ich liebe SH. Nimm meinen Zug, ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Ja, Rastafari, Gott ist grau. Bruder, lass ihn bauen. Ich bin ein Astronaut und fliege durch den Raum. Wir sehen durch meine Augen. Diese Welt ist grau, man kann's kaum glauben. Mit Gras wirkt es wie ein Traum. Das gibt mir Frieden und Ruhe, genau das, was ich will. Alle schieben Krieg, Bruder, nur Krieg. Ich will nur chillen, nur ich kenne mein Weed. Von der Pflanze bis zum Seed, ernähre und pflege. Meine Baby spielt, der Köpfe, okay. Homegrown, in diesem Land ein No-Go. Ich geb mein Scheiß drauf und mach ein Foto. Ich liebe es, im Garten meine Pflanzen zu bestaunen. Sie funken in der Sonne wie ein schöner Weihnachtsbaum. Mein Traum, ich kann es kaum erwarten, sie zu rauchen. Aus der Erde, Gottes Kraut, alles Eigenbau. Sativa am Tag, Indica für den Abend, okay. Ich mag die Farben mit ner OG, kann nicht gut schlafen, yeah. Das ist alles, was ich brauch, was noch fehlt, eine Frau. Aber keine war so treu wie meine Mary J. Mary J. Hey, das ist okay, ich hab mich, Mary J. Dieser Song ist nur für dich. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Nimm meinen Zug. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Yeah. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Nimm meinen Zug. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Ich liebe es, ha. Bruder, scheiß auf ihr Babylon. Ich zieh an meine Bombe. Ich brauche keine Waffen. Ich hab meine Songs. Bruder, scheiß auf ihr Babylon. Ich zieh an meine Bombe. Ich brauche keine Waffen. Ich hab meine Songs. I love smoke weed every fucking day, baby.